Attention, ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We wish we could travel through all the sound effects on the Dimension Library, but that would literally take hours. But don't fret. You can order your complete library today. Holly, holly day, wir sind startbereit. Willst du mich küssen, dann musst du wissen, dass ich nicht aufhören kann. Willst du mich lieben, lern schon mal fliegen, damit fängt alles erst an. Ich gebe alles von mir und nehme alles von dir. Oh, willst du mich küssen, schnall dich am besten jetzt an. Hit on the hit. I'm not afraid to die for you. You are my sunshine. Klasse ist. Völlig abgeseilt, ohne Schleudersitz. Richtung unbekannt, schlägt es ein wie ein Blitz. Paradies. Das ist doch Wahnsinn, ich glaub, ich bin. Der Himmel stürzt ein. Bye. dieses Mädchen macht mich heiß. Doch sie hat ein Herz aus Eis. Wenn die Sehnsucht dich verbrennt, sagt sie völlig ungehemmt immer nur denselben Spruch. Sagt sie nein, lass das sein. Heute darf das noch nicht sein. Heute darf das noch nicht sein. Cherie, so etwas gab's noch nie. Bei dir ist wirklich alles dran. Du bist ne Cherie, so voller Energie. Ich wär so gern dein Ehemann. Wenn ich dich seh, Cherie, bekomm ich weiche Knie. Ich bin total in dich verliebt. Du bist das Feuer, das ewig brennt. Du gibst mir, was mein Leben ist. Yeah. etwas bin, es geht mal down. Bis Mitternacht sein Mann noch brav. Aber dann nochmal Upsila. Du bringst mein Herz total auf Tour. Und ich erober die im Sturm. Das stimmt mit Höhe auch drauf. A jeden Lack, die Luptila. Wir haben ja beide Temperament. Den Wunder, dass der Himmel brennt. Es ist viel mehr als nur ein Spaß. Wir nennen es einfach Luptila. Und überhaupt bin ich perplex. Du bist ja so ein dulle Hex. Bei dir geht's und es ist kein Schatz. All weil er Lupti Lupti Lop. Is ich nicht dran, dass ich so leben kann. Ich setze alles auf dich, alles auf dich, aber häng mich nicht rein. Ich gebe alles für dich, alles für dich, lass mich wie ich bin so sein. Ich mach mich stark für dich, ganz egal was geschieht. Wenn du willst und mir ein Zeichen gibst, wenn du jetzt gehst, dann gehst du heute für immer. In mein Leben gebracht, alles in mir war nur noch Bum-Bum. your eyes.